Abschnitt 1 von Eine Ehestandstragödie. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Übersetzt von Claire von Glömer. Abschnitt 1. Es hatte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geregnet. Am Freitagmorgen brach ein matter Sonnenschein durchs Gewölk, doch schon gegen 9 Uhr bezog sich der Himmel wieder, und eine halbe Stunde später strömte der Regen mit derselben einförmigen Beharrlichkeit hernieder wie die Tage vorher. Ich war in Verzweiflung. Das Schicksal hatte mich seit 8 Tagen in das kleine englische Seebad verschlagen, und ich hatte noch nichts von dem Orte und der ihn umgebenden Szenerie gesehen, nichts als den grauen Himmel, ein Stück nassen gelben Sand, das ich vom Fenster meines Gasthauses überblicken konnte, und die schwer niederrauschenden Tropfen. Heute beschloss ich, dem Wetter zum Trotze dennoch eine Promenade zu machen. Ich nahm meinen Regenmantel um, setzte eine Glanztuchmütze auf und begab mich hinunter zum Wirt meines Hotels. »Ich habe jetzt 4 Tage auf das Wetter gewartet«, sagte ich. »Jetzt will ich nicht länger Geduld haben. Verschaffen Sie mir ein Reitpferd oder einen Wagen und sagen Sie mir, nach welcher Richtung ich reiten oder fahren muss, um einmal etwas anderes zu erblicken als jenes langweilige Stück Düne und den noch langweiligeren Streifen grauen Wassers dahinter, der hierzulande See bedeutet.« Der Wirt, ein freundlicher, behäbiger Mann, lachte, aber er versprach mir, sein eigenes Pferd und seinen Wagen in einigen Minuten zur Disposition zu stellen, wenn ich bei diesem Wetter durchaus hinaus müsste. »Wohin kann ich aber fahren?« fragte ich. »Gibt es nicht einen oder den anderen sehenswerten Punkt in der Nähe?« »Nein, Herr«, lautete die trostlose Antwort, »dergleichen gibt es hierum nicht.« »Nun, so gibt es doch vielleicht irgendein altes Haus, eine Kirche, ein Schloss, einen Park oder etwas Ähnliches in der Nachbarschaft, was sich besehen lässt«, fragte ich mit der Hartnäckigkeit der Verzweiflung. Das Gesicht des Wirts wurde nachdenklich. »Der einzige größere Familiensitz in der Nähe ist Darrock Hall«, sagte er, nachdem er eine Weile mit den Fransen der Fenstergardinen gespielt hatte, »und dieser ist längst nicht mehr bewohnt.« »Also vielleicht eine interessante Ruine oder ein sonst sehenswürdiges altes Schloss«, rief ich erfreut. »Ich interessiere mich für dergleichen. Bestellen Sie den Wagen und geben Sie mir jemanden mit, der den Weg kennt.« »Sie würden sich in Ihren Erwartungen getäuscht sehen«, entgegnete der Wirt, indem er ernst, beinahe finster den Kopf schüttelte. »Darrock Hall ist weder ein schönes noch altertümliches Gebäude. Sie würden nichts finden als ein uninteressantes, viereckiges, steinernes Haus, das kaum 100 Jahre alt sein mag. Außerdem ist die Besitzung, wie ich höre, neuerlich von einem Londoner Industriellen aufgekauft und zu einer Fabrik eingerichtet worden. Nun, wenn sonst nichts dort zu sehen ist, so kann ich wenigstens die neuen Fabrikanlagen besichtigen«, erwiderte ich entschlossen. »Es ist ja auch bei diesem Wetter ganz gleichgültig, wohin ich gehe. Aber hinaus in die Luft muss ich. Wie weit ist Darrock Hall von hier?« »Etwa 11 Meilen, aber der Weg ist schwer zu finden«, sagte der Wirt. »Haben Sie niemanden, der mir als Führer dienen könnte?«, fragte ich. »Von meinen Leuten weiß niemand den Weg«, entgegnete er. »Ich müsste selbst mitfahren, aber...« »Aber Sie wollen sich nicht der Gefahr aussetzen, tüchtig nass zu werden«, fiel ich ihm ins Wort, als er sichtlich verlegen schwieg. »Nein«, entgegnete er, »das ist's nicht. Ich fürchte mich eben nicht vor ein wenig Regenwasser und bin bereit, mit Ihnen zu fahren, wenn Sie es wünschen, aber...« Aufrichtig gestanden, ich wüsste nicht, wohin ich weniger gern ginge, als gerade nach Darrock Hall. »Warum das?«, fragte ich neugierig. »Es ist eine alte Geschichte, Herr«, erwiderte der Mann finster. Als ich jung war, war ich in Darrock Hall in Dienst gestanden, und es kamen damals Dinge vor, an die man sich ungern erinnert sieht. Es war eine hässliche Sache, und ich war mit hinein verwickelt.« Diese Worte erregten meine Neugier, und eben war ich im Begriff, weiterzufragen, als der Wirt, der wohl auf meinem Gesicht das Interesse wahrgenommen hatte, das seine Andeutungen wachriefen, von selbst fortfuhr. »Sie dürfen nicht glauben, dass es Dinge sind, deren ich mich zu schämen hätte«, sagte er. »Im Gegenteil, die Sache schlug zu meinem Vorteil aus. Ja, wäre sie nicht passiert, ich hätte wohl kaum die Mittel gehabt, das Gasthaus zu kaufen, als dessen Besitzer Sie mich jetzt sehen.« »Handelt es sich um ein Geheimnis?« fragte ich. »Und darf ich, ohne eine Indiskretion zu begehen, um die Mitteilung der Geschichte bitten?« »Ein Geheimnis ist's nicht«, entgegnete der Wirt. »Die Sache kam damals schon in die Öffentlichkeit und ist jetzt gar kein Grund mehr, sie zu verheimlichen, denn von den Menschen, die damit zu tun hatten, leben nur noch zwei, ich und eine andere Person, die sich jetzt in London aufhält. Aber es ist eine lange Geschichte, Herr.« »Desto besser«, entgegnete ich. »Wenn Sie mir dieselbe erzählen, so gebe ich meine Fahrt nach Darrock Hall auf und bleibe hier.« Der Wirt fühlte sich von dieser letzten Versicherung augenscheinlich erleichtert. Er setzte für mich und sich selbst bequeme Stühle zurecht, und nach den üblichen Eingangsphrasen begann er seine Erzählung, die ich so viel als möglich mit seinen eigenen Worten wiedergebe. »Ich war noch ein sehr junger Mensch, als ich meine erste Stelle als Diener in einem herrschaftlichen Hause einnahm, aber ich hatte mit diesem ersten Platze kein Glück. Der Herr des Hauses machte Bankrott, die Dienerschaft verlor, wie alle anderen Gläubiger, einen Teil ihrer Forderungen, und als ich das Haus verließ, trug ich eigentlich keinen anderen Gewinn davon als den, alle Obliegenheiten meines Berufes aus dem Fundament kennengelernt zu haben. Desto angenehmer und einträglicher war mein zweiter Platz. Ich hatte das Glück, in den Dienst von Herrn und Frau Norcross zu treten, indem ich auch bis zu dem Zeitpunkt blieb, wo ich dies Hotel kaufte und mein eigener Herr wurde. Herr Norcross war ein reicher Mann. Außer Darrock House und den Ländereien, die es umgeben, besaß er auch einen umfänglichen Besitz in Yorkshire und bedeutende Ländereien in Jamaika, die damals ein ungeheures Einkommen abwarfen. In Westindien hatte Herr Norcross auch seine Frau kennengelernt, die dort bei einer englischen Familie als Gouvernante lebte. Sie war sehr schön. Er hatte eine heftige Leidenschaft für sie gefasst und sie geheiratet, obwohl sie 25 Jahre jünger war als er. Bald nach der Vermählung kehrte das Ehepaar nach England zurück, und ich hatte, wie schon gesagt, das Glück, als Diener in dem Hause einzutreten. Nach 3 Jahren starb Herr Norcross, ohne Kinder zu hinterlassen. Er hatte seine Frau sehr geliebt und wünschte ihr auch nach seinem Tode eine möglichst unabhängige Stellung zu sichern, deshalb er letztwillige Verfügungen getroffen, nach welchen der jungen Witwe sein ganzes Vermögen zufiel. Für den Fall, dass sie sich wieder verheiratete, sollten ihre Kinder die Erben sein. Verheiratete sie sich nicht oder bliebe ihre spätere Ehe kinderlos, so fiel das Vermögen nach ihrem Tode an die Verwandten des Erblassers zurück. Meine Stellung wurde durch den Tod meines Herrn nicht verändert. Frau Norcross behielt mich in Dienst, denn ich hatte ihren verstorbenen Gemahl in der letzten Krankheit gepflegt und dadurch einen Anspruch auf ihre Gunst erworben. Außer mir behielt sie von der früheren Dienerschaft nur ihre Kammerfrau, eine Französin namens Josephine. Offen gestanden begriff ich die Vorliebe nicht, die meine Herrin für diese Person hatte, deren unstete, stechende Augen mir von vornherein ein Misstrauen einflößten, das sich späterhin nur als zu berechtigt erweisen sollte. Indessen will ich meiner Geschichte nicht vorgreifen, sondern die Dinge in der Ordnung zu erzählen versuchen, wie sie passiert sind. Kurze Zeit nach dem Tode meines Herrn machte Frau Norcross eine Reise nach dem Kontinent, bei welcher Josephine und ich sie begleiteten. Wir besuchten unter anderem Paris, Genua, Florenz, Rom und Neapel. In einigen dieser Städte blieben wir mehrere Monate, und es fehlte meiner Lady nirgend an Gesellschaft. Die Kunde ihres Reichtums begleitete sie, und so konnte es nicht fehlen, dass man sich beeilte, ihr von allen Seiten entgegenzukommen, dass namentlich die junge Männerwelt sie umschwärmte und sich bei ihr einzuschmeicheln suchte. Indessen schien keiner der Bewerber einen Eindruck auf ihr Herz zu machen, und als wir nach einer Abwesenheit von 2 Jahren nach England zurückkehrten, war Madame immer noch Witwe und schien auch nicht die mindeste Lust zu haben, ihren Stand zu verändern. Zuerst gingen wir nun nach der Besitzung in Yorkshire, wo sich meine Herrin indessen wenig zu gefallen schien. Wir kehrten deshalb nach Darrock Hall zurück und knüpften hier mit der Nachbarschaft einen sehr lebhaften, geselligen Verkehr an, den Frau Norcross, solange sie an ihren kränklichen Mann gefesselt war, entbehrt hatte. Bei ihrem Besuche in einer befreundeten Familie war es nun, wo sie damals einen jungen Mann kennenlernte, welcher den sehr wenig interessanten Namen James Smith trug. Er war ein großer, schöner, junger Mensch mit langem, glänzend schwarzem Haar und dem dunkelsten, dichtesten Backenbart, den ich je gesehen habe. Dazu hatte er einen kühnen, beinahe herausfordernden Blick, und dies und seine vorlaute, kecke Art zu sprechen machte ihn zu einer ziemlich auffallenden Persönlichkeit. Herr Smith war, wie ich von seinen Dienern hörte, ohne Vermögen, aber er gehörte einer bekannten guten Familie an und war Gentleman sowohl durch Geburt wie durch Erziehung. Was meine Herrin an diesem Manne besonders gefiel, weiß ich nicht zu sagen, aber als sie beim nächsten Abschied ihre Freunde einlud, sie zu besuchen, war Herr Smith bei dieser Einladung mit inbegriffen. Wir hatten damals eine lustige, heitere Zeit in Darrock Hall, und namentlich schien der fremde junge Mann sich bei uns sehr zu gefallen und sich ganz wie daheim zu fühlen. Ich war erstaunt über den vertrauten Ton, in welchem Frau Norcross mit ihm verkehrte, und machte in der Stille meine Bemerkungen darüber. Dennoch traf es mich unerwartet und wie ein Donnerschlag, als ich nach einigen Monaten hörte, dass sie sich Herrn Smith verlobt habe und sich demnächst mit ihm verheiraten würde. Ich konnte mir anfänglich gar nicht denken, wie sie zu diesem unbesonnenen, nicht selten brutalen Manne, der keinen Pfennig besaß, heruntersteigen sollte. Dennoch wurde die Heirat kurze Zeit darauf beschlossen, und nachdem die Neuvermählten mehrere Wochen auf einer Hochzeitsreise zugebracht hatten, nahmen sie ihren bleibenden Aufenthalt in Darrock Hall. Ich wunderte mich darüber am Anfang, denn Darrock Hall war ein einsamer, beinahe düsterer Ort, der zu Herrn Smiths heiteren, geselligen Gewohnheiten und zu seiner Ruhelosigkeit sehr wenig passte. Aber ich kam bald dahinter, dass es die Lage der Besitzung, das heißt die Nähe eines Seehafens war, der ihn zu dieser Wahl bestimmt hatte. Er kannte fast nur eine Leidenschaft, und das war die, in einer Yacht auf dem Meere zu segeln. Alle anderen Amüsements, wie zum Beispiel Musik, Lektüre und so weiter, waren ihm dagegen völlig gleichgültig. Auf dem Wasser zu fahren, schien ihm ein so über alles gehendes Vergnügen, dass ich fast auf die Vermutung geriet, er habe meine Herrin nur geheiratet, um das zum Ankauf eines eigenen Fahrzeuges nötige Geld in die Hände zu bekommen. Sei dem indes, wie ihm wolle, Tatsache ist, dass er bald nach seiner Verheiratung seine Frau aufforderte, ihm eine hübsche Yacht zu kaufen, die gerade damals im Hafen lag. Frau Norcross, oder wie sie jetzt hieß, Frau Smith, zeigte anfänglich wenig Lust, auf seinen Wunsch einzugehen. Sie selbst fand wenig oder gar kein Vergnügen an dieser Art von Sport, denn sie litt sehr von der Seekrankheit, und da sie ihren Mann liebte, so konnte es ihr nicht gleichgültig sein, wenn er sich einem Amüsement hingab, an dem sie nicht teilnehmen konnte, das ihn also fern von ihr hielt. Dennoch setzte ihr Gatte seinen Wunsch durch. Er versprach, niemals ohne ihre Einwilligung zu reisen und niemals länger als 8 oder 10 Tage auszubleiben, und schließlich ließ sich meine Herrin, die das gütigste, uneigennützigste Wesen von der Welt war, überreden, ihm das Fahrzeug zu kaufen. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 2 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während nun Herr Smith seinem Vergnügen nachging, verlebte seine Frau sehr stille Tage in Darrock Hall. Die Nachbarn, mit denen sie in geselligem Verkehr stand, wohnten größtenteils so entfernt, dass sie dieselben nur sah, wenn sie von ihnen auf mehrere Tage eingeladen wurde oder sie zu sich einlud, und in dem nahegelegenen Dorfe gab es nur einen einzigen Menschen, den Frau Smith in ihrem Hause sehen konnte, nämlich den Geistlichen. Herr Meek, so nannte sich der Prediger, war ein sehr eigentümlicher Mensch. Er war noch sehr jung, fühlte sich sehr einsam in seiner Stellung, hatte ein sanftes, melancholisches Gesicht und war schüchtern wie ein Mädchen. Im Ganzen war er ein armer, schwächlicher Mensch und der schlechteste Redner, den ich je gehört habe. Das Einzige, wozu er Geschick hatte, war die Musik. Er spielte sehr gut Violine, und dies Talent war es namentlich, das ihn meiner Herrin wert machte. Sie spielte selbst ausgezeichnet Pianoforte und war hoch erfreut, in Herrn Meek jemanden gefunden zu haben, der sie akkompagnierte und neue Kompositionen mit ihr übte. In ihrer Einsamkeit war er allerdings ein Schatz für sie, und der junge Geistliche fühlte sich, nachdem er seine anfängliche Schüchternheit überwunden hatte, in dem schönen Musiksalon von Darrock Hall und in Gesellschaft einer so liebenswürdigen und zugleich gütigen Dame nur zu glücklich. So kam es, dass meine Herrin und Herr Meek während der Abwesenheit Herrn Smith sehr viel zusammen waren und miteinander musizierten. Es war das harmloseste, unschuldigste Verhältnis unter der Sonne, aber trotz seiner Harmlosigkeit sollte es die Veranlassung zu all dem Unheil geben, das späterhin hereinbrach. Herr Smith hatte den armen kleinen Prediger von vornherein ganz anders behandelt als seine Frau. Der unruhige, heftige, laute Mann fand den stillen, schwachen, weibischen Geistlichen sehr wenig nach seinem Geschmack und gab sich keine Mühe, dies zu verbergen. Herr Meek hingegen fürchtete sich offenbar vor der heftigen Sprache und den rauen Manieren des Schlossherrn, und so war es kein Wunder, dass er vorzog zu kommen, wenn er die Gewissheit hatte, Frau Smith allein zu treffen. Meine Herrin dachte dabei nichts Böses, sonst würde sie wohl Sorge getragen haben, dass ihr Gemahl, wenn er entweder von einem längeren Spazierritt oder einer mehrtägigen Wasserpartie nach Hause zurückkehrte, nicht so oft den jungen Geistlichen bei ihr angetroffen hätte, wie es in der Tat geschah. Herr Smith schien die Sache anfänglich spaßhaft zu finden und begnügte sich mit einigen, nicht eben zarten Witzen über den unzertrennlichen Gesellschafter seiner Frau. Bald aber nahm seine Stimmung eine andere Färbung an. Er zeigte sich finster und ärgerlich, wenn er Herrn Meek in Darrock Hall antraf, und machte schließlich kein Geheimnis daraus, dass er eifersüchtig war. Er sagte das allerdings nicht mit ganz klaren Worten, aber er zeigte den Zustand seines Innern so deutlich, dass seine Gattin sich nicht darüber täuschen konnte. Frau Smith gehörte indessen zu jenen Frauen, die sich von denen, die sie lieben und achten, sehr leicht leiten und lenken lassen, die sich aber gegen jede Ungerechtigkeit, gegen Druck und Tyrannei mit großer Heftigkeit auflehnen und verteidigen. Die bloße Vermutung, dass ihr Mann einen entehrenden Verdacht hegen könnte, brachte sie in Feuer und Flamme. Sie wählte das für eine Frau natürliche, aber in diesem Falle verderbliche Mittel, um einen solchen Verdacht zurückzuweisen. Je rauer sich ihr Gemahl Herrn Meek gegenüber zeigte, desto gütiger begegnete sie ihm. Dies führte natürlich zu ernsten Auseinandersetzungen und schließlich zu einem heftigen Zank, dessen unfreiwilliger Zeuge ich war, denn er fand im Garten, dicht vor dem Fenster des Speisesaals statt, wo ich eben beschäftigt war, den Frühstückstisch zu decken. Ich will, was ich hörte, nicht Wort für Wort wiederholen. Um die Heftigkeit der Szene und die beiderseitige Erbitterung zu schildern, wird es genügen, wenn ich sage, dass Frau Smith ihrem Manne vorwarf, er habe sie nur des Geldes wegen geheiratet und halte sich nun so viel als möglich fern von ihr, während er sie zugleich, mit einem Verdacht verfolge, der zu nichts würdig sei, als dass eine ehrenhafte Frau ihn je vergessen und vergeben könne. Er antwortete mit gleicher Heftigkeit und verbot ihr in der entschiedensten Weise, jemals Herrn Meek wieder zu empfangen. Frau Smith dagegen erklärte, dass sie sich der tyrannischen Laune eines Mannes niemals fügen werde, namentlich dann nicht, wenn er ihr befehle, einen achtungswerten Geistlichen zu insultieren, indem sie ihm das Haus verschließe. Herr Smith antwortete darauf mit einem entsetzlichen Fluche, befahl, sogleich sein Pferd zu satteln und sagte, dass er nicht eine Minute länger mit ihr unter demselben Dache bleiben wolle, dass er aber sie und alle ihre Schritte sorgfältig bewachen lassen werde und dass er, wenn Herr Meek die Schwelle des Hauses noch einmal überschreite, zurückkommen und ihn mit der Hundepeitsche hinauspeitschen wolle, trotz seines schwarzen Rocks. Mit diesen Worten ging er, schwang sich auf sein Pferd und ritt davon, um sich auf seine Yacht zu begeben. Frau Smith behielt ihre Fassung, bis er ihr aus dem Gesicht entschwunden war. Dann brach sie in krampfhaftes Weinen aus, und einige Stunden später lag sie mit heftigem Fieber zu Bett. An demselben Abende brachte ein Bote das Pferd des Herrn nach Darrock Hall zurück und übergab mir einen an mich adressierten Zettel von seiner Hand. Derselbe enthielt nur die Worte: »Packen Sie meine Kleider und übergeben Sie dieselben dem Überbringer. Frau Smith, mögen Sie sagen, dass ich heute Nacht um 11 Uhr absegle, um eine Reise nach Schweden anzutreten. Meine Briefe sind mir Poste Restante Stockholm nachzusenden.« Ich erfüllte seine Befehle, soweit ich konnte, das heißt, bis auf denjenigen Teil, welcher sich auf meine Herrin bezog. Man hatte nämlich für sie nach dem Arzte geschickt, und dieser befand sich im Hause, als der Zettel ankam. Ich fragte ihn, ob ich Frau Smith die erhaltene Nachricht mitteilen solle, aber er verbot mir streng, ihr etwas davon zu sagen, und nahm mir schließlich das Papier ab, um seine Patientin am andern Morgen selbst von der Sache zu unterrichten. Herr Smiths Bote hatte kaum seit einer Stunde das Haus verlassen, als die Haushälterin des Predigers ankam, um eine Rolle Noten zu bringen. Ich erzählte der Frau von meines Herrn Abreise und dem Erkranken der Lady, und kaum hatte Herr Meek diese Nachricht empfangen, als er in großer Eile und Bestürzung in das Schloss kam, um sich zu erkundigen, was vorgefallen sei. Da er allein die obwohl unschuldige Ursache der unglücklichen Szene war, die am Vormittage stattgefunden hatte, so konnte ich ein ärgerliches Gefühl gegen ihn nicht unterdrücken, und dies veranlasste mich, die Grenzen meiner Pflicht zu überschreiten und ihm die ganze Wahrheit mitzuteilen. Der arme, schwache junge Mann wurde anfänglich dunkelrot im Gesicht, dann grau wie die Asche, und endlich fiel er hilflos wie ein Kind in einen Stuhl, rang die weißen, zitternden Hände und rief mit trostlosestem Tone: »O William, sagen Sie mir, was ich in dieser unglücklichen Sache tun kann.« »Da Sie mich fragen, Herr«, entgegnete ich, »so werden Sie es nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen meine offene Meinung sage. Ich kenne meine Stellung gut genug, um zu wissen, dass ich ein Unrecht begangen habe, indem ich Sie von den heutigen Vorfällen und dem Stande der Dinge hier im Hause unterrichtete. Ich habe getan, was nicht meines Amtes ist, aber glauben Sie mir, Herr, ich würde für meine Herrin durch Feuer und Wasser gehen. Unglücklicherweise hat sie weder Freunde noch Verwandte hier, die mit Ihnen sprechen könnten, und so muß ich es tun, auf die Gefahr hin, für einen Unverschämten gehalten zu werden. Was ich an Ihrer Stelle tun würde, Herr, ist leicht gesagt«, fuhr ich fort. »Statt zu jammern, würde ich nach Hause gehen und zugleich an Herrn James Smith schreiben, dass ich als Christ und Geistlicher nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern ihm beweisen wolle, wie unwürdig und ungerecht sein Verdacht gewesen, indem ich lieber aufhören würde, sein Haus zu besuchen, als dass ich Veranlassung eines Zwistes zwischen Mann und Frau gäbe. Wenn Sie das in Ihre Sprache übersetzen und in einer halben Stunde den Brief fertig haben wollen«, fügte ich hinzu, »so werde ich das schnellste Pferd gesattelt halten und mache mich verbindlich, meinem Herrn den Brief noch vor seiner Abreise zu übergeben. Das ist alles, was ich in der Sache raten möchte. Außerdem habe ich nur, um Entschuldigung zu bitten, dass ich einen Augenblick aus meiner Stellung als Diener des Hauses heraustrat und zu Ihnen sprach wie ein Mann zum andern. Ich muss zu Herrn Meeks Lobe gestehen, dass er ein Herz hatte, obgleich es kein großes gewesen sein mag. Er schüttelte mir die Hand und sagte, dass er mir für mein offenes Wort dankbar wäre und dass er meinen Rat wie den eines Freundes befolgen werde. Damit ging er nach dem Pfarrhause, um den Brief zu schreiben. Eine halbe Stunde später hielt ich zu Pferde vor seiner Tür, um den Brief abzuholen, aber er war nicht fertig. Herr Meek war ebenso unschlüssig und ängstlich, wenn er eine Zeile niederschreiben sollte, wie er sich im persönlichen Verkehr zeigte. Ich fand ihn inmitten einer Menge halb geschriebener und wieder zur Seite gelegten Blätter in Verzweiflung. Es wollte ihm keine Phrase zart und delikat genug erscheinen, aber die Zeit drängte und ich bat ihn, sich zu beeilen, bis endlich nach Verlauf einer anderen halben Stunde ein passender Brief zustande kam. Ich schwang mich sogleich damit aufs Pferd und jagte mit verhängten Zügeln davon. Trotz meiner Eile schlug es indessen ein Viertel auf zwölf, als ich den Hafen erreichte, und keine Yacht mehr war zu sehen. Sie hatte, wie ich auf mein Befragen erfuhr, 10 Minuten vor 11 die Anker gelichtet und mit dem Glockenschlag den Hafen verlassen. Ich wollte dem Fahrzeug sogleich mit einem Boote folgen und versuchen, es einzuholen, aber es wehte eine frische Brise durch die sternenhelle Nacht, und die Schiffer lachten mich aus, als ich ihnen davon sprach, eine schnell segelnde Yacht, die mit Wind und Flut steuerte und eine Viertelstunde Vorsprung hatte, mit einem Ruderboot einzuholen. Mit schwerem Herzen kehrte ich um, und alles, was mir zu tun übrig blieb, war, den Brief nach Stockholm zu senden. Am nächsten Morgen zeigte der Arzt meiner Herrin den Streifen Papier, welcher die Nachricht von Herrn Smiths Abreise enthielt, und eine Stunde später kam ein Brief von Herrn Meek, dass er von allem unterrichtet sei und deshalb auf die Ehre verzichten müsse, Darrock Hall zu besuchen. Mich erwähnte er, wie ich späterhin aus der Lady eigenem Munde erfuhr, mit großem Lobe, als eines treuen, rechtschaffenen Mannes, der ein gutes Wort zur rechten Zeit gesprochen habe. Die Nachricht von der Abreise ihres Mannes brachte auf Frau Smith übrigens nicht die Wirkung hervor, die der Arzt gefürchtet hatte. Anstatt Kummer und Sorge zeigte sie nur Zorn und Ärger. Wenn ich sie recht beurteile, so war ihr Stolz tief verletzt durch die Art und Weise, in welcher ihr Gatte die Botschaft von einer beabsichtigten Reise ihr zugehen ließ, und in dieser Stimmung musste der Brief Herrn Meeks sie nur noch mehr irritieren. Sie bestand darauf, aufzustehen, und kaum war sie angezogen und aus ihrem Zimmer herausgekommen, als sie mich rufen ließ und ihren ganzen Zorn über mich ausschüttete. Sie nannte mich einen Unverschämten, der sich unberufenerweise in die Verhältnisse seiner Herrschaft gemischt habe, und kündigte mir an, dass sie mich deshalb aus ihrem Dienst entlassen werde. Ich sagte zu meiner Verteidigung kein Wort, denn ich wusste, welche Kränkung ihr widerfahren, und kannte sie zu gut, um nicht zu wissen, dass sie die harten Worte bereuen und zurücknehmen würde, sobald die erste Aufregung vorüber war. Die Folge zeigte auch, dass ich recht hatte. Sie ließ mich noch an demselben Abend zu sich rufen, bat mich, ihr die heftigen Worte zu vergeben, die sie am Morgen gesprochen, und zeigte sich so gütig und sanft, dass man ihr die schwerste Beleidigung hätte verzeihen müssen. Wochen vergingen nach dieser Szene, ohne dass ein Brief von Herrn Smith eingetroffen wäre, und meine Herrin, die sich über dies Verhalten ihres Mannes mehr zu ärgern als zu grämen schien, reiste endlich nach London, um sich mit Freunden, die ihr nahe standen, zu beraten. Als sie in ihrem Reisewagen durch das Dorf fuhr, hielt sie am Pfarrhause an, stieg aus und ging hinein, um Herrn Meek Lebewohl zu sagen. Sie hatte seinen ersten Brief beantwortet, er hatte ihr darauf wiedergeschrieben und sie ihm ebenfalls. Auch in der Kirche hatte Frau Smith den Prediger jeden Sonntag gesehen und ihn gewöhnlich nach Beendigung des Gottesdienstes gesprochen. Einen Besuch in seinem Hause aber machte sie ihm an diesem Tage zum ersten Male. Als der Wagen hielt, stürzte Herr Meek eilig und in sichtlicher Aufregung herbei, um eigenhändig das Gartentor zu öffnen. »Erschrecken Sie nicht, Herr Meek«, sagte die Lady, als sie ausstieg. »Wenn Sie gelobt haben, nicht mehr nach Darrock Hall zu kommen, so habe ich mich doch wohl nicht verpflichtet, das Pfarrhaus zu meiden.« Mit diesen Worten trat sie in das Haus.

nach den Andeutungen seines Prinzipals, als einen ernsten, steifen, zurückhaltenden Mann mit schlauem, forschendem Blick vorgestellt und fand einen kleinen, beweglichen, wohlbeleibten Herrn mit einem ansehnlichen Doppelkinn, glänzenden schwarzen Augen und einer ziemlich dicken Nase, deren Färbung auf heitere, gesellige Gewohnheiten ihres Besitzers hinzudeuten schien. Er trug einen schwarzen Anzug und eine weiße Krawatte, nahm beständig Schnupftabak aus einer großen Dose, legte, wenn er im Zimmer auf und abging, die Hände auf den Rücken und machte im Ganzen mehr den Eindruck eines lebenslustigen Pfarrers als eines Mannes der Justiz. »Guten Tag, wie geht es Ihnen?« sagte er, als ich ihm die Tür öffnete. »Ich bin der Mann, den man von London erwartet. Wollen Sie meine Ankunft sogleich melden? Ich werde mich hier niedersetzen, bis Sie zurückkommen. Und, junger Mann, wenn Sie hier im Hause etwas hätten wie ein Glas Ale, so glaube ich wirklich, dass ich das trinken würde.« Ich gab ihm Ale, bevor ich ihn meldete. Als er das Glas an die Lippen setzte, blinzelte er freundlich mit den Augen. »Ihre Gesundheit, Mann«, sagte er, »Ihr Ale ist vortrefflich. Sie wissen wohl, dass mein Name Dark ist. Nun hören Sie, lassen Sie den Krug und das Glas hier für den Fall, dass ich warten müsste.« Ich tat, wie er wünschte, meldete ihn dann bei seinem Prinzipal und erhielt den Auftrag, ihn in die Bibliothek zu führen. Als ich in die Halle zurückkam, fand ich den Krug leer und Herrn Dark beschäftigt, mit großem Geräusch eine Prise Schnupftabak in die Nase zu ziehen. Er hatte mehr als ein Maß vom stärksten alten Ale getrunken, und dies schien ungefähr den Effekt auf ihn hervorgebracht zu haben, als hätte er ebenso viel Wasser zu sich genommen. Ich führte Herrn Dark nach dem Bibliothekszimmer, und als man mir eine halbe Stunde später klingelte, fand ich den sonderbaren Mann zwischen seinem Prinzipal und meiner Herrin sitzen. Letztere betrachtete ihn offenbar mit Erstaunen, ersterer mit Befriedigung. Herr Dark hielt ein Notizbuch auf seinen Knien, in der Hand einen Bleistift. Seinem Gesicht nach zu urteilen, hatte die Mitteilung des Geheimnisses nicht den mindesten Eindruck auf ihn gemacht. »Ich habe eine Frage an Sie zu richten«, sagte er. »Als Sie damals zu spät nach dem Hafen kamen und Ihres Herrn Yacht nicht mehr fanden, hörten Sie da vielleicht, nach welcher Richtung er gesegelt wäre? Etwa nördlich nach der schottischen Küste hin?« »Ja«, sagte ich, »die Schiffer, die ich befragte, sagten mir das.« »Gut«, erwiderte Herr Dark, und sich seinem Prinzipal zuwendend, fügte er hinzu, »ich glaube, dass ich jetzt weiß, was zu wissen nötig ist.« Der Notar sah meine Herrin an, und diese nickte zustimmend. Dann wandte er sich zu mir. »Packen Sie Ihren Mantelsack für die Reise, William«, sagte er, »und halten Sie einen Wagen bereit, der Sie und Herrn Dark zur nächsten Poststation bringen kann.« »Und was auch die Zukunft bringen mag, William«, fügte die Lady mit vor Bewegung zitternder Stimme hinzu, »glauben Sie, dass ich niemals den Beweis von Anhänglichkeit vergessen werde, den Sie mir geben. Es ist mir in diesem entsetzlichen Falle eine Beruhigung zu wissen, dass ich mich auf Ihre Treue verlassen kann, auf Ihre Treue und den außerordentlichen Scharfsinn und die Erfahrung des Herrn Dark.« Herr Dark schien das Kompliment nicht zu hören. Er schrieb eifrig in seinem Notizbuche. »Eine Viertelstunde, nachdem ich das Anspannen des Wagens bestellt und meine eiligen Reisevorbereitungen gemacht hatte, fand ich ihn bereits in der Halle auf mich warten. Er saß auf demselben Stuhle, auf dem er sich bei seiner Ankunft niedergelassen, und hatte einen Krug von demselben alten Ale vor sich auf dem Tische stehen.« »Haben Sie einige Angelruten im Hause?« fragte er, als ich meinen Reisesack niederlegte. »Ja«, entgegnete ich erstaunt über die Frage, »aber was wollen Sie damit?« »Packen Sie zwei Stück ein«, sagte Herr Dark, »aber vollständig, mit Schnuren, Haken und Fliegenschachteln. Dann trinken Sie ein Glas Ale, ehe wir aufbrechen, William, und wundern Sie sich nicht gar so sehr. Wenn wir erst aus dem Hause sind, will ich Ihnen alles erzählen. Jetzt besorgen Sie die Angelruten, denn in 5 Minuten müssen wir unterwegs sein.« Als ich mit den Angelruten zurückkam, fand ich Herrn Dark bereits im Wagen. Geld, Gepäck, Angelruten, Adressen, Kopie des anonymen Briefes, Reisehandbuch, Karte«, murmelte er, indem er in Gedanken noch einmal die Dinge musterte, die er für die Reise brauchte. »Alles in Ordnung. Also vorwärts.« Ich nahm die Zügel und fort ging es. Als wir die Front des Schlosses passierten, bemerkte ich, dass Madame Smith und Josephine uns aus den Fenstern des ersten Stockwerkes nachsahen, und die Erinnerung an diese beiden aufmerksamen Gesichter, das eine so betrübt und so gut, das andere lächelnd und boshaft, verfolgte mich mehrere Tage. »Nun, William«, begann Herr Dark, als wir Darrock Hall hinter uns hatten, »will ich Ihnen sagen, was Sie sind. Sie sind Kommiss in einem Bankgeschäft, und ich bin ebenfalls ein solcher. Wir haben Ferien und machen eine Reise durch Schottland, um die Gegend zu sehen, Seeluft zu atmen und womöglich hier und da ein wenig zu angeln. Ich bin der fette Kassierer, der gewöhnt ist, in Kasten mit Gold zu wühlen. Sie sind der Buchhalter, der hinter mir am Pulte steht und ungeheure Additionsexempel rechnet. Schottland ist ein herrliches Land, William. Können Sie Whiskypunsch machen? Ich meines Teils verstehe es. Und, was vielleicht mehr ist, ich verstehe ihn auch zu trinken.« »Schottland?« entgegnete ich. »Gehen wir denn nach Schottland?« »Frage gegen Frage«, entgegnete Herr Dark. »Warum machen wir die Reise überhaupt?« »Um meinen Herrn zu suchen und zu sehen, ob sich das, was man in dem Briefe schrieb, wirklich so verhält«, antwortete ich. »Sehr gut. Und wie würden Sie es anfangen, um zu diesem Ziele zu gelangen?« »Ich würde nach Stockholm gehen, wohin er seine Briefe schicken ließ, und würde dort nach ihm forschen.« »In der Tat würden Sie das«, sagte Herr Dark. »Wenn Sie ein Schäfer wären, William, und Sie hätten in Cumberland ein Schaf verloren, würden Sie dann anfangen, am Ende der Provinz nach ihm zu suchen, oder würden Sie erst ein wenig mehr in der Nähe nachforschen?« »Sie wollen sich einen Spaß mit mir machen«, entgegnete ich, ein wenig gereizt. »Das ist durchaus meine Absicht nicht«, sagte Herr Dark. »Ich will Sie nur aufklären, wie ich versprochen habe. Hören Sie mich also, William, und profitieren Sie davon, so viel Sie können. Herr James Smith sagte, wie Sie wissen, er ginge nach Schweden, und um das wahrzumachen, fängt er damit an, nach Norden, das heißt nach der Küste von Schottland, zu segeln.« »In welcher Art von Fahrzeug macht er die Reise?« »In einer Yacht.« »Ist eine Yacht darauf eingerichtet, lebendiges Vieh an Bord zu nehmen?« »Nein.« »Kann man geschlachtetes Fleisch auf einer Reise von Cumberland nach Schweden in genießbarem Zustand erhalten?« »Nein.« »Würde ein Gentleman von der Art des Herrn Smith sich entschließen, von Salzfleisch zu leben?« »Was folgt aus diesem dreifachen Nein?« »Dass Herr Smith irgendwo auf dem Wege nach Schweden angelegt haben muss, um sich mit frischen Provisionen zu versorgen.« »Wo muss er in diesem Falle ans Land gegangen sein?« »Irgendwo an der schottischen Küste, vorausgesetzt, dass er seinen Kurs nicht geändert hat, nachdem er den Hafen verlassen.« »Wo in Schottland kann das gewesen sein?« »Nördlich an der Küste des Festlandes oder westlich an einer der Inseln?« »Wahrscheinlich am Festlande, denn die Plätze an dieser Küste sind bedeutend genug, dass er sicher sein konnte, alles zu finden, was er für die Fahrt brauchte.« »Was ist also unsere nächste Aufgabe?« »Nicht ein Glied aus der Kette der Wahrscheinlichkeiten zu verlieren, indem wir einen der Plätze übersehen, wo er den Fuß ans Land gesetzt haben kann. Wir dürfen die Spur nicht aus dem Auge lassen, wenn wir hoffen wollen, unser Ziel zu erreichen. Nicht Geld und Zeit verschwenden, indem wir die Reise nach Schweden machen, ehe wir nicht wissen, dass er wirklich dort ist. Wo muss diese Reise also zunächst hingehen? Sicher nach der Nordküste von Schottland. Was sagen Sie dazu, William? Ist meine Schlussfolgerung richtig, oder hat mir Ihr altes Ale den Kopf verwirrt?« Das alte Ale schien mir in der Tat unschuldig zu sein, und ich sagte ihm das. Er schüttelte sich vor Lachen,

Bei dieser Prophezeiung regalierte sich Herr Dark noch einmal mit einer Prise und machte sich dann auf den Weg nach London. Seine letzten Worte hingen noch lange Tage wie eine Gewitterwolke über mir, und es gehörten Wochen dazu, ehe ich mich gewöhnte, die Torglocke zu hören, ohne zu erschrecken. Das Leben in Darrock Hall verlief indessen in alter gleichförmiger Weise. Der Notar in London schrieb meiner Herrin, ob sie nicht auf einige Zeit dorthin kommen wolle, um sich zu zerstreuen, aber sie schlug dies aus, weil sie sich, nach dem, was ihr passiert war, scheute, mit Menschen zusammenzutreffen. Sie gab sich redlich Mühe, ihren Mut aufrecht zu erhalten und ihr Schicksal zu überwinden, aber ich sah nur zu gut, wie tief der Schlag sie gebeugt hatte, wie sehr sie litt. Welche Folgen für ihren Gemütszustand diese totale Einsamkeit auf die Länge gehabt haben würden, lässt sich kaum sagen, aber ich weiß, dass ich ihren Einfall, Herrn Meek einzuladen und die früheren musikalischen Übungen wieder aufzunehmen, als einen sehr glücklichen begrüßte. Sie sagte dem Prediger, und meiner Meinung nach mit vollkommenem Rechte, dass jedes Band zwischen ihr und ihrem Mann zerrissen sei, da er selbst alle seine Rechte ihr gegenüber aufgegeben habe, sowohl durch seine Flucht wie durch seine zweite verbrecherische Ehe, und überließ es nun Herrn Meek zu beurteilen, ob der harmlose Verkehr zwischen ihm und ihr wieder aufgenommen werden dürfe oder nicht. Der Pfarrer entschied nach einigem Zögern und Zaudern endlich im Sinne meiner Herrin und kam von der Zeit an fast täglich wieder mit seiner Geige unter dem Arm ins Schloss. Dieses Wiederaufnehmen alter Gewohnheiten mochte unvorsichtig sein und konnte Frau Smith in den Augen der Welt schaden. Für sie selbst war es gewiß das Heilsamste und Beste, was sie tun konnte. Die Gesellschaft des kleinen, schüchternen Predigers und das Vergnügen, welches ihr die Musik gewährte, machten es ihr möglich, die Qualen der Situation zu ertragen, in die sie sich versetzt sah, ohne zugrunde zu gehen. Mit Hilfe des Herrn Meek und seiner Geige ging also die Zeit hin. Der Winter war vorüber, der Frühling kam, ohne dass wir von Herrn James Smith etwas gehört hätten. Der Winter war streng und kalt gewesen, der spät eintretende Frühling brachte uns fast nur Regen, und der erste schöne Tag, den wir hatten, war der 14. März. Ich kann das Datum dieses Tages genau angeben, denn es hat sich mir für immer ins Gedächtnis eingegraben. Ich werde mich des 14. März und jedes kleinen Umstandes, der damit zusammenhängt, erinnern, solange ich lebe. Der Tag begann, wie abergläubische Leute sagen würden, mit einem bösen Omen. Frau Smith blieb an dem Morgen ungewöhnlich lange in ihrem Zimmer und beschäftigte sich mit der Durchsicht ihrer Kleider und dem Aufräumen mehrerer Schubkästen, die sie seit längerer Zeit nicht mehr geöffnet hatte. Kurz vor der Frühstücksstunde hörte ich endlich ein heftiges Klingeln. Ich lief die Treppe hinauf, um zu sehen, was es gäbe, und begegnete Mademoiselle Josephine, welche das Schellen aus einem anderen Teile des Hauses herbeigerufen hatte. Sie trat vor mir in das Zimmer unserer Herrin, und ich folgte ihr dicht auf den Fersen. Wir fanden Frau Smith allein, mit dem Ausdruck des Zornes im Gesicht. »Ich bin bestohlen«, sagte sie heftig. »Ich weiß nicht, von wem oder wann, aber ich vermisse ein paar Armbänder, drei Ringe und eine Anzahl mit Spitzen besetzten Taschentüchern.« »Wenn Sie einen Verdacht haben, Madame«, entgegnete Josephine mit eigentümlich scharfem Ton, »so sagen Sie es nur gerade heraus. Meine Kommoden und Kasten stehen ganz zu Ihrer Verfügung.« »Wer fragt nach Ihren Kasten und Kisten?« erwiderte Frau Smith zornig. »Seien Sie in Zukunft etwas weniger schnell mit Ihren Antworten, wenn ich bitten darf.« Dann wendete sie sich zu mir und erklärte mir, unter welchen Umständen sie ihren Verlust entdeckt hatte. Ich schlug vor, dass man noch einmal genauere Nachsuche nach den vermissten Gegenständen halten, dann aber, wenn sie sich nicht fänden, nach dem Konstabler schicken und ihm das Weitere überlassen sollte. Meine Herrin billigte diesen Vorschlag, und die Nachsuchungen wurden auf der Stelle unternommen. Als ich bis zur Zeit des Dinners nichts gefunden hatte, riet ich nochmals, die Sache zur Anzeige zu bringen, aber sie meinte, es sei jetzt zu spät, ich solle morgen früh die Sache besorgen. Ich wusste, dass Herr Meek am Abend mit seiner Geige kommen wollte und glaubte, dass sie sich in ihrer Lieblingsbeschäftigung durch den Polizeimann nicht wollte stören lassen. Das Dinner ging vorüber, der Prediger kam, und man musizierte den ganzen Abend wie gewöhnlich. Um 10 Uhr trug ich ein Präsentierbrett mit Sodawasser und Wein in den Musiksalon und war eben im Begriff, eine der Flaschen zu öffnen, als ich das Geräusch heranrollender Wagenräder und gleich darauf einen Zug an der Klingel hörte. Ich wollte die Flasche nicht halb geöffnet hinsetzen, um nach der Türe zu gehen. Eins der Mädchen öffnete an meiner Stelle, und ich hörte einen halb unterdrückten Ausruf. Da näherte sich ein bekannter Tritt der Tür des Salons. Frau Smith, die am Pianoforte saß, drehte sich um und sah mich an. »William, kennen Sie diesen Schritt?« fragte sie. Ehe ich antworten konnte, öffnete sich die Türe und Herr James Smith trat ins Zimmer. Er hatte den Hut auf dem Kopfe. Sein schwarzes Haar fiel lang darunter hervor über den Kragen seines Rockes. Die glänzenden schwarzen Augen weilten einen Moment auf meiner Herrin, dann richteten sie sich auf Herrn Meek. Seine Augenbrauen zogen sich zornig zusammen. »Finde ich Sie wieder her«, rief er, indem er sich drohend dem kleinen Pfarrer näherte, der zitternd auf seinem Stuhle saß und die Geige im Arme hielt, als wäre sie ein Kind, das er beschützen müsse. Als meine Herrin sah, dass ihr Mann auf den armen Geistlichen zuging, trat sie ihm einige Schritte entgegen. Schnell wie der Blitz drehte er sich nach ihr um. »Schamloses Weib! Können Sie mir in Gegenwart dieses Mannes unter die Augen treten?« rief er, indem er auf Herrn Meek zeigte. Frau Smith blieb vollkommen ruhig. Sie gab nicht das leiseste Zeichen von Furcht, als sie ihm Auge in Auge gegenüberstand. Nicht einmal eine Zornesröte stieg auf ihre Wangen empor, als er sprach. Das Gefühl der Beleidigung und des Unrechts, das sie von ihm erduldet hatte, sowie der Besitz seines Geheimnisses, gab ihr die vollste Selbstbeherrschung. Die Aufregung, die sich in Herrn Smiths Miene aussprach, fand ihr Widerspiel in dem Zuge ihres ruhigen, stolzen, unbeweglichen Gesichts. »Ich frage Sie noch einmal«, schrie er, als er sah, dass sie ihm nicht antwortete, »ich frage Sie noch einmal, wie Sie es wagen können, mir in Gegenwart dieses Mannes in die Augen zu treten.« Sie erhob ihren Blick ruhig zu seinem Hute, den er noch immer auf dem Kopfe hatte. »Und wer erlaubt Ihnen, mit dem Hute auf dem Kopfe in das Zimmer einer Dame zu treten?« fragte sie im Tone ruhiger Verachtung. »Sind das die Manieren, die Sie bei Ihrer neuen Frau angenommen haben?« Ich sah ihn an, als sie diese Worte sprach. Seine bräunliche Gesichtsfarbe ging augenblicklich in ein fahles Gelb über, seine Hand faßte nach dem nächsten Stuhle, in den er sich schwer niederfallen ließ. »Ich verstehe Sie nicht«, sagte er nach einer Weile, unsicher im Zimmer umherblickend. »Sie verstehen mich nur zu gut«, entgegnete meine Herrin. »Ihr Gesicht verrät, dass Sie mich verstehen, wenn auch Ihre Zunge es leugnet.« Herr Smith suchte seine frühere Frechheit mit einer gewaltsamen Anstrengung wiederzugewinnen. Mit einem Fluche sprang er von seinem Stuhle auf. Einen Augenblick vorher hatte ich etwas wie ein Frauenkleid an der Salontür rauschen hören, und eben wollte ich hingehen, um nach der Ursache zu sehen, als sich mein Herr zu mir wandte. »Lassen Sie mein Bett in der roten Stube zurechtmachen und augenblicklich dort Feuer anzünden«, sagte er mit seinem bösesten Blick und dem rauesten Tone. »Wenn ich klingle, bringen Sie mir heißes Wasser und eine Flasche Brandy.« »Was Sie aber betrifft«, fuhr er fort, indem er sich an Herrn Meek wendete, der noch immer bleich und sprachlos mit der Geige im Arme auf seinem Stuhle saß, »so rate ich Ihnen augenblicklich, das Haus zu verlassen, oder Sie sollen erfahren, dass Ihr Stand Sie gegen meinen Zorn nicht schützt.« Bei dieser neuen Beleidigung schoss meine Herrin das Blut ins Gesicht. Aber ehe sie noch ein Wort zu sagen vermochte, erhob Herr Smith seine Stimme so laut, dass man jedenfalls ihre Worte nicht vernommen hätte. »Von Ihnen, Madame, will ich kein Wort mehr hören«, schrie er in der brutalsten Weise. »Sie sprechen wie eine Wahnsinnige. Sie sehen aus wie eine Wahnsinnige. Sie sind jedenfalls nicht bei vollem Verstande. Verlassen Sie sich darauf, dass ich Ihren Kopf morgen von einem Arzte untersuchen lasse. Und was zum Teufel hat dieser Schuft hier noch zu stehen?« schrie er mir zu, indem er sich auf dem Absatz umdrehte. »Gehorcht man so meinen Befehlen?« Ich sah meine Herrin an. Hätte sie mir durch einen Wink zu verstehen gegeben, ich sollte ihn niederschlagen, ich hätte es auf der Stelle getan, so viel größer und stärker er auch war als ich. »Tun Sie, was er wünscht, William«, sagte sie, indem sie ihre Hand auf die Brust drückte, als wollte sie den aufsteigenden Zorn niederhalten. »Jedenfalls ist es der letzte Befehl, den dieser Mann Ihnen zu geben hat.« »So wollen Sie mir begegnen, wahnsinniges Weib«, tobte er. »Ich kann Ihnen nur sagen«, entgegnete sie mit ihrer klaren, ruhigen Stimme, »dass sich das, was Sie mir angetan haben, weder vergeben noch erdulden lässt, dass ich aber auch nie wieder in die Lage kommen werde, Dinge von Ihnen zu hören, wie ich sie heute hörte.« Sie sah ihn bei diesen Worten stolz und ruhig an, drehte sich dann um und ging langsam der Tür zu. Eine Minute vorher hatte sich Herr Meek so weit ermannt aufzustehen und sich ebenfalls dem Ausgang zu nähern. Er schlich sich ängstlich an der Wand hin und hielt die Geige sorgsam unter einem Flügel seines langen Rockes verborgen, als fürchtete er, dass sich die Wut seines Feindes gegen dies unschuldige Instrument kehren könne. Er erreichte die Tür vor meiner Herrin. Als er sie leise öffnete, sah ich, wie er zurückfuhr, und gleich darauf ließ sich wieder jenes verdächtige Kleiderrauschen auf dem Korridor hören. Meine Herrin folgte dem Prediger, wendete sich aber auf dem Gange nach der entgegengesetzten Richtung, um die Treppe zu erreichen, die zu ihrem Zimmer führte. Ich ging dann zunächst aus dem Zimmer und ließ Herrn Smith allein. In der Halle holte ich Herrn Meek ein und öffnete ihm die Tür. »Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber darf ich Sie wohl fragen, ob Sie einen Lauscher an der Türe des Saals fanden, als Sie dieselbe eben öffneten?« fragte ich. »Ja, William«, entgegnete er mit zitternder Stimme. »Ich glaube, es war die französische Kammerfrau. Indessen bin ich so aufgeregt, dass ich mich auch getäuscht haben kann.« »Hat Josephine das Geheimnis erspäht?« fragte ich mich besorgt, als ich in der roten Stube Feuer anzündete. »Hatte sie nur von dem Moment an gehorcht, wo ich zuerst das Rauschen ihres Kleides hörte, so konnte sie nichts erlauscht haben als den letzten Teil des Wortwechsels zwischen meiner Herrin und ihrem schurkischen Manne. Ich sagte mir zur Beruhigung, dass die inhaltsschweren Worte »Ihre neue Frau« wahrscheinlich ausgesprochen wurden, ehe sie sich an die Tür geschlichen hatte.« Sobald das Feuer brannte und das Bett in Ordnung war, ging ich in den Musiksalon zurück, um Herrn Smith zu melden, dass seine Befehle ausgeführt wären. Ich fand ihn mit großen Schritten im Zimmer auf und ab gehen, den Hut hatte er immer noch auf dem Kopfe. Ohne ein Wort zu sagen, folgte er mir nach dem roten Zimmer. 10 Minuten später klingelte er nach heißem Wasser und Brandy. Als ich ihm das Gewünschte brachte, fand ich ihn beschäftigt, eine kleine Reisetasche, die er mitgebracht hatte, auszupacken. Er schien meinen Eintritt nicht zu bemerken, und ich verließ das Zimmer wieder, ohne eine Silbe mit ihm gesprochen zu haben. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 7 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Nacht verging ohne Störung. Am nächsten Morgen hörte ich, dass meine Herrin einen schlimmen Nervenzufall gehabt habe und unfähig sei, das Bett zu verlassen. Da ich wusste, was sie die vergangene Nacht erfahren und erduldet hatte, setzte mich das eben nicht in Verwunderung. Gegen 9 Uhr trug ich heißes Wasser nach der roten Stube. Nachdem ich 2-mal geklopft und keine Antwort erhalten hatte, versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen, und ich trat mit dem Krug in der Hand ein. Mein erster Blick fiel auf das Bett. Einen zweiten ließ ich durch das Zimmer schweifen. Ich sah nirgends eine Spur von Herrn James Smith. Das Bett war allem Anschein nach gebraucht. Auf dem Fußende lag das Nachtkamisol, das er getragen hatte. Ich nahm es in die Hand und bemerkte einige dunkle Flecken darauf. Als ich sie genauer ins Auge fasste, sah ich, dass es Blutflecken waren. In der ersten Bestürzung und Unruhe, welche diese Entdeckung in mir hervorrief, verlor ich einen Augenblick die klare Besinnung. Ohne recht zu wissen, was ich tat, eilte ich in das Dienstbotenzimmer und erzählte, was ich soeben entdeckt hatte. Sämtliche Domestiken eilten stehenden Fußes nach dem roten Zimmer, unter ihnen Josephine. Der Ausdruck, den ihr Gesicht annahm, als sie das blutige Nachtkamisol und das leere Zimmer erblickte, brachte mich indessen sogleich zur Besinnung. Alle anderen zeigten sich erschrocken und bestürzt, während sie nach einem Augenblick der Verwunderung ihre ganze Selbstbeherrschung wiedergewann. Ein Strahl von wirklich teuflischer Freude brach aus ihren schwarzen Augen, und sie verließ sofort das Zimmer, ohne ein Wort mit einem von uns zu sprechen. Ihr Benehmen erregte mein Misstrauen, aber wie die Folge lehren wird, war ich dennoch weit davon entfernt, den ganzen Umfang ihrer Bosheit zu ahnen. Als ich mich ein wenig gefasst hatte, schickte ich alle, mit Ausnahme des Kutschers, hinaus, um den Schauplatz des rätselhaften Verschwindens in Augenschein zu nehmen. Das rote Zimmer war das gewöhnliche Gastzimmer. Es lag im Erdgeschoss des Hauses, die Fenster gingen nach dem Garten hin. Wir fanden die Fensterläden, die ich am Abend vorher eigenhändig geschlossen hatte, offen, die Fenster selbst aber geschlossen. Das Feuer schien längst ausgegangen, denn das Kamingitter war kalt. Von der Flasche Brandy, welche ich am Abend voll in sein Zimmer gebracht hatte, fehlte die Hälfte. Von irgendeiner Gewalttat oder einem Kampfe war keine Spur zu finden, obwohl wir die genauesten Nachforschungen hielten und jeden Winkel durchspähten. Der kleine Reisesack des Herrn Smith fehlte. Als ich in das Domestikenzimmer zurückkehrte, empfingen mich schlechte Nachrichten in Bezug auf das Befinden meiner Herrin. Der ungewöhnliche Rumor und Lärm, welcher infolge meiner Entdeckung im Hause entstanden, war bis zu ihr gedrungen. Sie hatte nach der Ursache gefragt, und man hatte ihr mitgeteilt, was vorgefallen. In dem angegriffenen Zustande, in dem sie sich befand, hatte ihr die Nachricht eine tiefe Ohnmacht zugezogen. Man hatte sie nur mit Mühe wieder zum Bewusstsein gebracht, und sie war nun ganz außerstande, in der Sache irgendeinen Schritt zu tun oder auch nur einen Befehl zu geben. In der Hoffnung, dass sie sich so weit erholen werde, um mich ihre Willensmeinung wissen zu lassen, wartete ich bis Mittag, indessen ich wartete vergeblich, und endlich entschloss ich mich, zu ihr zu schicken und fragen zu lassen, was geschehen solle. Josephine war die passende Person, den Auftrag zu übernehmen, aber als ich nach ihr fragte, war sie nirgends zu finden. Das Hausmädchen, das nach ihr suchte, brachte die Nachricht, dass weder ihr Hut noch ihr Schal an dem gewöhnlichen Platze hingen, dass sie also ausgegangen sein müsse. Das Stubenmädchen, welches sich im Vorzimmer unserer Herrin aufgehalten hatte, kam eben herunter und fand uns über dies neue rätselhafte Verschwinden eines Menschen in voller Bestürzung. Sie sagte uns, dass Josephine sie gebeten habe, diesen Morgen ihren Dienst bei der Lady zu versehen, weil sie selbst sich nicht wohl befinde. Sie war nicht wohl, und dennoch hatte sie das Haus verlassen. Ich verbot dem Mädchen aufs Strengste, ihrer Herrin etwas von diesem neuen Vorfall zu sagen, und ging selbst hinauf, um an ihre Türe zu klopfen und sie zu fragen, ob sie einverstanden sei, wenn ich in ihrem Namen an ihren Anwalt in London schriebe, um ihm alle Vorgänge der letzten Tage mitzuteilen, und dann zu dem nächsten Friedensrichter ginge, um ihm ebenfalls Anzeige zu machen. Ich hätte ihr diese Frage ebenso gut durch das Mädchen vorlegen lassen können, aber obgleich von Natur nicht misstrauisch, fing ich doch an, jeden Menschen mit Argwohn zu betrachten, mochte er es verdienen oder nicht. So brachte ich also meine Frage selbst an. Ich blieb dabei draußen stehen und sprach durch die Tür mit meiner Herrin, und sie antwortete mir ebenso. Sie dankte mir mit schwacher Stimme und bat mich, sogleich zu tun, wie ich gesagt. Ich ging nun augenblicklich in meine eigene Stube, schrieb an den Anwalt und erzählte ihm ausführlich, wie Herr Smith ganz unvermutet angekommen und welche Szene infolgedessen stattgefunden. Ich meldete ihm sodann die heutigen Vorfälle und bat ihn, so schnell als möglich nach Darrock Hall zu eilen. Nachdem ich diesen Brief geschlossen, sendete ich sogleich den Kutscher damit ab und trug ihm auf, den nach London fahrenden Postwagen abzuwarten, um ihm die Depesche mitzugeben, so dass sie ohne Verzug bestellt würde. Meine nächste Aufgabe war nun, einen Friedensrichter aufzusuchen. Der nächste wohnte etwa 5 Meilen von Darrock Hall, und dieser war zugleich ein persönlicher Bekannter meiner Lady. Er war ein alter Junggesell und lebte mit seinem Bruder, einem Witwer, in demselben Hause. Beide Männer waren wegen ihrer Milde, Gerechtigkeit und namentlich ihrer Güte gegen die Armen allgemein beliebt in der Gegend. Der Friedensrichter hieß Robert Nicholson, sein Bruder, der Witwer, führte den Namen Philipp. Ich wollte eben meinen Hut aufsetzen und besprach mit dem Reitknecht, welches Pferd ich nehmen sollte, als ein offener Wagen in den Hof fuhr. Darin saßen Herr Philipp Nicholson und zwei Männer, aus denen ich nicht recht klug werden konnte, denn sie sahen weder wie Herren aus noch wie Diener. Herr Philipp sah mich, als ich zu ihm trat und den Hut abnahm, ungewöhnlich streng und forschend an. Dann fragte er mich nach Frau Smith. Ich sagte ihm, dass sie krank wäre und zu Bett liege. Als er das hörte, schüttelte er den Kopf und sagte dann, dass er ein Gespräch unter vier Augen mit mir wünsche. Ich führte ihn nach der Bibliothek. Einer der vorhin erwähnten Männer folgte uns und setzte sich in der Halle nieder. Der andere blieb im Wagen. Ich war eben im Begriff, mich wegen eines sonderbaren Falles zu Ihrem Herrn Bruder zu begeben, sagte ich, indem ich ihm einen Stuhl hinsetzte. »Ich weiß, was Sie meinen«, unterbrach mich Herr Nicholson kurz, beinahe hart, »aber ich muss Sie aus Gründen, die sich später entwickeln werden, bitten, mir nichts weiter mitzuteilen, bis Sie mich gehört haben. Ich bin hier in einer sehr ernsten Angelegenheit, die Ihre Herrin und Sie direkt berührt.« Die Miene des Mannes kündigte bei diesem Eingang etwas noch Schlimmeres an als seine Worte. Mein Herz fing an, stärker zu klopfen, und ich fühlte, dass ich blass wurde. »Ihr Herr«, fuhr er fort, »kam gestern Abend ganz unerwartet zurück und schlief diese Nacht hier im Hause. Ehe er sich in sein Zimmer zurückzog, hatte er mit Frau Smith einen heftigen Wortwechsel, welcher, wie ich mit Bedauern höre, mit ernsten Drohungen von Seiten der Lady gegen ihren Mann endigte. Die Eheleute schliefen getrennt in verschiedenen Zimmern. Diesen Morgen kamen sie in die Stube ihres Herrn und fanden ihn nicht. Nur sein Nachtkamisol war vorhanden und dieses zeigte Blutflecken. »Ja, Herr«, entgegnete ich so ruhig, als ich vermochte, »so ist es.« »Ich habe kein Verhör mit Ihnen vorzunehmen«, sagte Herr Philipp. »Ich habe nur vorläufig den Tatbestand aufzunehmen, dessen Wahrheit Sie dann von meinem Bruder zugeben oder bestreiten mögen.« »Das klingt ja, als wäre ich angeklagt«, entgegnete ich. »Man vermutet, dass Herr Smith ermordet ist«, lautete die Antwort. Ich erzitterte bei diesen Worten von Kopf bis zu den Füßen. Ich versuchte zu sprechen, aber das Wort starb mir auf den Lippen. »Und es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen«, fuhr Herr Philipp fort, »dass der Verdacht auf Ihre Herrin und Sie fällt.« Es würde vergeblich sein, wenn ich versuchte zu beschreiben, was ich bei dieser entsetzlichen Anklage fühlte. Ich stand wie versteinert und starrte Herrn Philipp an, ohne ein Wort zu sprechen. Ja, es schien mir, als stünde selbst mein Atem still. Wenn er oder ein anderer mich in diesem Moment geschlagen hätte, ich glaube, ich hätte es kaum gefühlt. »Wir beide, mein Bruder und ich«, fuhr Herr Philipp fort, »hegen indessen eine so hohe Achtung für Ihre Herrin und halten uns so fest überzeugt, dass es ihr gelingen wird, ihrer Unschuld zu beweisen, dass wir ihr gerne jede mögliche Erleichterung und Schonung angedeihen lassen möchten. Ich bin deshalb selbst mit den beiden Männern herübergekommen, die den Auftrag haben, die Verhaftsbefehle meines Bruders zu vollstrecken.« »Verhaftsbefehle, Herr«, rief ich jetzt, die Sprache wiedergewinnend, »einen Verhaftsbefehl gegen meine Herrin?« »Gegen Frau Smith und Sie«, sagte Herr Philipp. »Sie und die Lady sind durch eine Zeugin, die ihre Aussage beschworen hat, des Verbrechens angeklagt.« »Wer ist diese Zeugin?« fragte ich. »Die französische Kammerfrau der Lady. Sie kam heute Morgen zu meinem Bruder und hat ihre Aussage in legaler Form niedergelegt.« »Diese Aussage ist falsch«, schrie ich leidenschaftlich. »Jedes Wort, das Sie gegen Frau Smith und mich aussagt, ist eine Lüge.« »Ich hoffe, nein, ich gehe noch weiter, ich glaube, dass es so ist«, sagte Herr Philipp. »Aber die Lüge muss bewiesen, die Untersuchung muss eingeleitet werden. Mein Wagen fährt zurück, und Sie werden in Begleitung des Mannes, der den Verhaftsbefehl gegen Sie zu exekutieren hat, davon Gebrauch machen. Ich meines Teils will mit dem anderen Manne, der in der Halle wartet, hier bleiben und jedenfalls den Arzt sprechen, ehe wir zur Verhaftung der Lady schreiten.« »O, meine arme Herrin«, rief ich, »sie wird das nicht überleben.« »Seien Sie überzeugt, dass ich alles tun werde, um den Schlag, der Sie trifft, zu mildern«, sagte Herr Philipp. Ich bin nur zu diesem Zwecke hergekommen und hege, wie ich schon bemerkte, die höchste Achtung und Teilnahme für Frau Smith. Ich verspreche Ihnen, dass ihr jede mögliche Rücksicht und Erleichterung zuteil werden soll.« In Herrn Philipps Stimme hörte ich, wie ernst er es mit diesem Versprechen meinte, und es war ein, wenn auch noch so schwacher Lichtstrahl in dem Unglück, das über Darrock Hall hereingebrochen war. Ich fühlte mich ihm dankbar dafür, empfand zugleich einen brennenden Hass in mir gegen die Person, welche meine Herrin und mich in diese Lage gebracht hatte. Übrigens kam ich mir vor wie ein Mann, der vom Blitze betäubt seine Besinnung noch nicht ganz wiedergewonnen hat. Herr Philipp war genötigt, mich zu erinnern, dass die Zeit kostbar wäre und dass es geraten sein würde, wenn ich von seinem freundlichen Anerbieten bezüglich des Wagens sofort Gebrauch machte. Ich sah das auch ein und empfahl mich ihm, aber es schien sich ein Nebel über meine Augen zu legen, als ich mich umdrehte, um zu gehen. Ich vermochte kaum, die Tür zu finden. Herr Philipp öffnete sie für mich und sagte mir einige freundliche Worte, die ich nur halb hörte. Der Mann, der in der Halle wartete, brachte mich bis an den Wagen zu seinem dort wartenden Kollegen. Ich stieg ein und fuhr davon, zum ersten Mal im Leben ein Gefangener. Auf dem Wege benutzte ich die zurückkehrende Besinnung, um darüber nachzudenken, was Josephine zu dieser nichtswürdigen Anklage veranlasst haben könnte. Ihre Worte, ihre Blicke und ihr ganzes Benehmen an jenem unglücklichen Tage, als meine Herrin sich so weit vergessen hatte, sie zu schlagen, kam mir wieder ins Gedächtnis, und ich musste mich schließlich überzeugt halten, dass Rache für die ihr damals widerfahrenen Unbill wenigstens zum Teil das Motiv zu ihrer Tat gegeben habe. Das erklärte aber nur ihr teuflisches Beginnen gegen Frau Smith, nicht gegen mich. Was hatte ich ihr getan, dass sie mich anklagte? Vergebens zerbrach ich mir den Kopf, um auf diese Frage eine Antwort zu suchen. Ich vermochte, soweit mein Gedächtnis reichte, nicht den kleinsten Punkt aufzufinden, der mir einiges Licht gegeben hätte. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 8 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bald nach meiner Ankunft wurde ich vor Herrn Robert Nicholson geführt und der Französin gegenübergestellt. Der Anblick ihres Gesichts, auf dem sich ein abscheulicher Triumph spiegelte, war mir so unangenehm, dass ich den Kopf abwendete und sie während der ganzen Zeit über nicht weiter ansah. Aber ich lauschte mit beinahe atemloser Aufmerksamkeit auf ihre Aussage und war entsetzt über die Geschicklichkeit, mit welcher sie Wahrheit und Dichtung verwebte, um daraus eine Anklage gegen meine Herrin und mich zu schmieden. Nachdem sie die unerwartete Ankunft des Herrn James Smith in Darrock Hall geschildert, gestand die Zeugin, Josephine Durand, dass sie an der Tür des Musikzimmers gehorcht und gehört habe, was man darin mit lauter Stimme gesprochen. Sie gab nun den letzten Teil des Wortwechsels zwischen den Eheleuten ziemlich getreu wieder und erzählte dann weiter, dass sie nach diesen Vorgängen gefürchtet, es könnte etwas Schlimmes passieren und deshalb wachend in ihrer Stube sitzen geblieben sei, die in demselben Stockwerke mit den Zimmern ihrer Herrin lag. Zwischen 2 und 3 Uhr morgens hätte sie leise die Tür der letzten öffnen hören und Frau Smith, die in der Hand eine kleine Lampe trug, heraustreten sehen. Unbemerkt wäre sie ihr den Korridor entlang und die Treppe hinab in die Halle gefolgt, wo sie sich in der Portiersloge versteckt und von da aus gesehen habe, wie die Lady nach dem roten Zimmer gegangen sei, einen Dolch in einer grünen Scheide in der Hand haltend. Sie hätte sie dann immer unbemerkt weiter begleitet und wahrgenommen, wie diese leise die Tür des roten Zimmers geöffnet habe und eingetreten sei, nachdem die lange hörbaren Atemzüge des Herrn Smith sie überzeugt, dass er schlafe. Sie selbst, Josephine, wäre dann in ein Nebenzimmer geschlüpft und hätte dort eine und eine Viertelstunde auf die Rückkehr der Lady gewartet, bis diese endlich wieder mit dem Dolch in der Hand herausgekommen und nun nach meinem Zimmer gegangen sei. Sie hatte, wie sie vorgab, das Klopfen an meine Tür und darauf meine Antwort gehört, hatte das Versteck in der Portiersloge wieder eingenommen und von da aus beobachtet, wie wir beide, meine Herrin und ich, in das rote Zimmer eintraten,

gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 9 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beim dritten Verhöre, das wir 8 Tage später zu bestehen hatten, bemerkte ich einige Gesichter im Gerichtszimmer, die ich vorher nicht gesehen hatte. Die früheren Verhandlungen waren so geheim als möglich gehalten worden, und so war ich nicht wenig erstaunt, diesmal 2 Domestiken von Darrock Hall und mehrere Einwohner des Kirchspiels anwesend zu sehen. Sie waren sämtlich auf der einen Seite des Gerichtslokals platziert. Auf der entgegengesetzten Seite, nahe der Tür, stand mein alter Bekannter, Herr Dark, mit seiner großen Schnupftabaksdose, seinem lächelnden Gesicht und den zwinkernden Augen. Er nickte mir, als ich ihn ansah, so freundlich und lustig zu, als befänden wir uns in der heitersten Lage. Die Französin, welche vorgefordert war, um ihre Aussage zu wiederholen, saß der Zeugenbank gegenüber auf einem Stuhl in derselben Reihe mit Frau Smith, deren Aussehen, wie ich mit Schmerz bemerkte, sich um nichts gebessert hatte. Ihr zur Seite saß ihr Anwalt, und ich stand hinter ihrem Stuhle. Kaum sahen wir uns in dieser Weise im Zimmer postiert, als der Richter Robert Nicholson mit seinem Bruder erschien und, vielleicht war es nur Einbildung, ich glaubte in ihren Gesichtern zu sehen, dass seit dem letzten Verhör etwas Wichtiges vorgefallen sein musste. Die früheren Aussagen Josephines wurden nun von den Protokollanten vorgelesen und sie befragt, ob sie etwas hinzuzufügen habe. Sie antwortete verneinend. Dann fragte der Richter den Anwalt der Angeklagten Frau Smith, ob er vielleicht einen Entlastungszeugen vorzuschlagen habe. »Allerdings habe ich einen solchen«, entgegnete der Anwalt, indem er aufstand, »und ich bitte, denselben hören zu wollen.« »Wo ist dieser Zeuge?« fragte der Richter, während er die Französin scharf ansah. »Ganz in der Nähe«, entgegnete Herr Dark, indem er die Tür öffnete. Er verließ das Zimmer, kehrte aber im nächsten Moment zurück und ließ den fraglichen Zeugen eintreten. Bei seinem Anblick fühlte ich mein Herz einen Moment stillstehen. Es war Herr James Smith, nur die langen Haare waren kurz geschnitten und der starke schwarze Backenbart war glatt wegrasiert. Die eiserne Natur der Französin widerstand dieser Überraschung mit bewundernswürdiger Stärke. Nur ihre dünnen Lippen pressten sich einen Moment noch fester zusammen. Einige Muskeln in ihrem Halse zuckten, sonst verriet nichts an ihr eine Bewegung. Selbst ihre gelbliche Gesichtsfarbe veränderte sich nicht einen Augenblick. »Es ist nicht nötig, Herr«, sagte der Anwalt, indem er sich zu Herrn Nicholson wandte, »dass ich Zeit und Worte zur Rechtfertigung meiner Klientin verschwende. Der einzige, aber glänzendste Beweis ihrer Unschuld steht in der Person dieses Gentleman vor Ihnen. Es ist der angeblich ermordete Herr James Smith von Darrock Hall, welchen ich die Ehre habe, Ihnen gesund und lebendig vorzustellen.« »Das ist nicht James Smith«, rief Josephine mit ihrer scharfen, klaren Stimme. »Dieser Mann ist ein Betrüger. Ich bestreite, dass der vorgeführte Herr James Smith ist.« »Das steht Ihnen frei«, entgegnete der Anwalt. »Wir hingegen wollen seine Identität trotz allem beweisen.« Der erste Zeuge, welcher aufgerufen wurde, war Herr Philip Nicholson. Er konnte beschwören, dass er Herrn James Smith mehr als 12 Mal gesehen und gesprochen, und er kannte den vor ihm stehenden Mann als denselbigen Herrn James Smith, obgleich derselbe durch das Abscheren der Haare und des Bartes ein wenig verändert war. »Eine Verschwörung«, rief die Französin, die Worte beinahe zwischen den Zähnen hervorzischend. »Wenn Sie nicht schweigen, bin ich genötigt, Sie aus dem Saale entfernen zu lassen«, sagte der Richter. Und zu dem Anwalt gewendet, fuhr er fort, »es wird die Verhandlung abkürzen, wenn Sie zuerst solche Zeugen vornehmen lassen, welche täglich Gelegenheit hatten, Herrn Smith zu sehen.« Man führte nun einen Domestiken aus Darrock Hall auf die Zeugenbank. Der Mann war offenbar verwirrt durch die Veränderung, die nicht nur im Äußern seines Herrn, sondern in seinem ganzen Wesen bemerklich war. Ich muß zur Ehre des Herrn Smith gestehen, dass er, so nichtswürdig er auch von Charakter war, dennoch beschämt die Augen niederschlug, als er seiner unglücklichen Frau gegenüberstand, und der Diener, welcher gewöhnt war, seinen Herrn mit ungeduldig blitzenden Augen und hochmütigem Gesicht zu sehen, stammelte eine Entschuldigung, als er seine Identität beschwören sollte. »Ich kann das kaum mit Gewissheit sagen, Herr«, stotterte der Mann verlegen. »Er gleicht meinem Herrn und gleicht ihm doch auch nicht. Trüge er einen Backenbart und lange Haare und wäre er rauer und heftiger in seinen Manieren, so wollte ich darauf schwören, dass ich meinen Herrn vor mir sehe.« Glücklicherweise wurde die Situation, in die er sich versetzt sah, Herrn Smith in diesem Moment unerträglich. Der Zweifel an seiner Identität und das Anstarren seines eigenen Dieners ärgerten ihn. »Könnt ihr nicht in kurzen Worten sagen, ob ihr mich erkennt oder nicht, Dummkopf?« rief er dem Mann zornig zu. »Das ist seine Stimme«, rief der Zeuge. »Jetzt weiß ich ganz gewiss, dass er es ist, obwohl ihm die langen Haare und der Backenbart fehlen.« »Wenn die Haare des Gentleman Schwierigkeiten machen sollten«, fiel hier Herr Dark ein, indem er ein Papier aus der Tasche zog, »so könnte ich wenigstens eine Probe liefern.« Dabei hatte er das Päckchen geöffnet und einige Locken daraus hervorgezogen, die er an Herrn Smiths Kopf hielt. »Sie sehen, die Probe ist passend. Leider können wir den Backenbart nicht auch produzieren, obgleich ich ihn vollständig in diesem Papier habe.« »Eine Lüge, eine Betrügerei«, rief die Französin noch einmal. Der Richter gab zweien der Konstabler einen Wink, und diese begleiteten Mademoiselle Durand in ein Nebenzimmer. Der zweite Diener sowie die übrigen Zeugen machten nach dem, was sie gesehen und gehört, keine Schwierigkeiten mehr, ihres Herrn Identität anzuerkennen. »Es ist nicht nötig, mehr Zeugen wegen der Person des Herrn Smith abzuhören«, sagte der Richter, als die Leute ihre Aussagen gemacht hatten. »Damit ist übrigens auch der Form genügt. Die Anklage gegen die Gefangene fällt von selbst, und ich habe das Glück, die beiden inhaftierten Persönlichkeiten entlassen zu können, da nicht der Schatten eines Verdachts auf ihnen ruht.« Er verbeugte sich bei diesen Worten vor Frau Smith, schwieg einen Moment und sah dann fragend nach Herrn James Smith. »Ich habe bis jetzt vermieden, eine Bemerkung zu machen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Sache steht, die wir verhandeln«, fuhr er fort. »Jetzt indessen, da meine Pflicht nach dieser Seite hin erfüllt ist, kann ich nicht umhin, meine Missbilligung über das Betragen des Herrn James Smith auszusprechen. Ein Betragen, das, mögen die Beweggründe dazu sein, wie sie wollen, geeignet war, eine Lady von unbescholtenem Rufe und eine andere Person von zwar geringem Stand, aber unzweifelhafter Rechtlichkeit zu kompromittieren und in falschen Verdacht zu bringen. Herr Smith hat die Freiheit, seine heimliche Entfernung von Darrock Hall und die wunderliche Veränderung seines Äußern zu erklären. Es liegt keine legale Anklage gegen ihn vor, aber vom moralischen Standpunkt aus kann ich nicht verhehlen, dass er gewissenlos und in höchstem Grade verwerflich gehandelt hat.« Auf diese scharfe Reprimand entgegnete Herr Smith, dem man ohne Zweifel die genaueste Weisung über sein Verhalten gegeben hatte, dass er gewünscht, durch sein Erscheinen hier einer Pflicht nachzukommen, dass er sich aber auch darauf beschränken werde. Es sei seine Pflicht gewesen, fuhr er fort, sich dem Gericht zu stellen und durch Zeugen seine Identität beweisen zu lassen. Nachdem er dieser Pflicht genügt, ziehe er vor, sich dem Tadel des Richters zu unterwerfen, statt sich auf Erklärungen einzulassen, durch die zugleich häusliche Verhältnisse der traurigsten Art preisgegeben würden. Dieser kurzen Erklärung hatte er nichts beizufügen, als die Bitte, sich zurückziehen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde ihm erteilt. Als er quer durch das Zimmer schritt, blieb er in der Nähe seiner Frau stehen und sagte in flüsterndem Tone, »Ich habe Ihnen manche Sorge bereitet, aber dass es so weit kommen sollte, ist nicht meine Absicht gewesen. Ich beklage es sehr, glauben Sie mir das. Haben Sie mir noch etwas zu sagen, ehe ich gehe?« Meine Herrin verbarg ihr Gesicht in den Händen, erwartete einen Moment. Da sie ihm indessen nicht antwortete, verbeugte er sich höflich und verließ das Zimmer. Ich wusste damals nicht, dass ich ihn zum letzten Male gesehen hatte. Nachdem er sich entfernt, wandte sich der Advokat an den Herrn Robert Nicholson und erklärte, dass er ihm in Bezug auf Josephine Durand eine Mitteilung zu machen habe. Bei der Nennung dieses Namens flüsterte Frau Smith ihrem Anwalt einige Worte zu, und dieser sah zu Herrn Philipp hinüber, welcher sogleich herbeikam, um der Lady seinen Arm zu bieten und sie aus dem Gerichtszimmer zu führen. Ich war eben im Begriff, ihr zu folgen, als Herr Dark auf mich zukam und mich aufforderte, einige Minuten zu bleiben, um das Ende der Sache mit anzuhören. Der Richter gab nun Befehl, die Französin wieder ins Zimmer zu bringen. Sie trat so stolz und voll Selbstvertrauen ein wie gewöhnlich. »Sie klagen, Mademoiselle Durand, des Meineides an, nicht wahr?« sagte Herr Nicholson. »Des Meineides?« rief Josephine mit einem boshaften Lachen. »Nun wohl, dann habe ich auch noch eine Kleinigkeit vorzubringen. Sie denken, ich müsste mich auf Gnade und Ungnade ergeben. Bah, noch habe ich meine Waffen nicht verbraucht.« »Sie weiß von der zweiten Heirat«, flüsterte Dark mir zu. Und in der Tat ließ sich das kaum noch bezweifeln. Sie hatte aller Wahrscheinlichkeit nach in jener Nacht, als Herr Smith zurückkam, bereits länger an der Tür gehorcht, als ich vorausgesetzt. Sie hatte die Worte »Ihre neue Frau« gehört und vielleicht sogar den Effekt gesehen, den diese auf Herrn James Smith hervorgebracht hatten. »Ich klage Josephine Durand gegenwärtig nicht des Meineides an«, sagte der Anwalt, »sondern eines andern Vergehens. Ich beschuldige sie, ihrer Herrin zwei Armbänder, drei Ringe und ein und ein halbes Dutzend mit Spitzen besetzter Taschentücher gestohlen zu haben. Die fraglichen Gegenstände wurden diesen Morgen in der Matratze ihres Bettes gefunden. Ebenso ein Brief, welcher klar beweist, dass sie diese Gegenstände für ihr Eigentum ausgegeben und versucht hat, sie an einen Händler in London zu verkaufen.« Während der Anwalt sprach, hatte Herr Dark die Schmuckgegenstände, die Taschentücher und den Brief herbeigebracht und vor dem Richter ausgebreitet. Dieser Attacke hielt selbst die ungewöhnliche Selbstbeherrschung der Französin nicht stand. Bei den ersten Worten der unerwarteten Beschuldigung schlug sie die Hände heftig zusammen, knirschte mit den weißen Zähnen und sprudelte eine Flut von französischen Worten hervor, die ich nicht verstand und deren Inhalt ich deshalb nicht angeben kann. »Ich denke, das setzt die Mamsell schachmatt«, flüsterte Dark mit seinem Augenzwinkern. »Ich glaube, William, Sie gehen jetzt nach Darrock Hall und besorgen einen Krug von dem bekannten alten Ale. Ich komme, sobald die Geschichte hier zu Ende ist.« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 10 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wenige Minuten später befand ich mich auf dem Wege nach Darrock Hall. Endlich wieder ein freier Mann. Eine Viertelstunde nach mir traf Herr Dark ein und trank drei Gläser Ale auf meine Gesundheit, mein Glück und meine Zukunft. Nachdem er diese Zeremonie vollbracht, nickte er mir mit allen Zeichen großer Freude und ausnehmender Befriedigung zu. »Ein prächtiger Fall, William«, sagte er, indem er mit seinen dicken Händen auf die fetten Knie schlug. »Ein ganz entzückender Fall. Was ist es doch für ein Vergnügen, bei einer so interessanten Angelegenheit tätig und mitwirkend zu sein. Ist's nicht so, William?« Ich meinerseits hatte nun zwar von diesem berühmten Vergnügen eine andere Anschauung, aber ich wagte kaum, dieselbe auszusprechen. Ich war zu begierig zu hören, auf welche Weise Herr James Smith aufgefunden und herbeigeschafft worden war, um mich auf Streitigkeiten einzulassen. Herr Dark erriet übrigens meine Wünsche. Er bat mich also, mich zu ihm zu setzen und fing an zu erzählen. Als ich von meinem Prinzipal Nachricht über das empfing, was ich hier zugetragen hatte, begann er, wunderte ich mich keinen Augenblick zu hören, dass Herr James Smith zurückgekommen war, aber ich erstaunte dennoch über die bedenkliche Wendung, welche die Dinge genommen hatten. Ich hatte nach allem, was ich hörte, keine große Hoffnung, unseren Mann aufzufinden, aber ich befolgte sogleich den Auftrag meines Prinzipals und ließ einen Aufruf in die öffentlichen Blätter einrücken, der zwar an Herrn James Smith adressiert, aber in Bezug auf die Sache, um die es sich handelte, sehr vorsichtig gehalten war. Zwei Tage später kam eine Zuschrift von weiblicher Hand in unser Geschäftsbüro. Da es mein Amt war,

Ende von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins, übersetzt von Claire von Glümer, gelesen von Hokuspokus.